Das sind die aktuellen Themen. Profisprayer verschönern Bauwerke, Landkreis hofft auf Lösungen und HSG trifft auf Vorsfelde. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Guten Morgen. Rund 250 Transformatorencontainer, Ortsnetzstationen und Kabelverteilerschränke des heimischen Stromnetzbetreibers Avacon sind mittlerweile im Landkreis Nienburg von professionellen Sprayern künstlerisch gestaltet worden. Die Objekte tragen nicht nur zur Verschönerung des Ortsbildes bei, wir kommen damit auch unserer Verantwortung als Netzbetreiber nach und leisten so einen wichtigen Beitrag zu Werterhalt, Instandhaltung und Prävention gegen wilde Graffitis, erklärt Bernd Heckmann vom Kommunalmanagement der Avacon in Nienburg. Im Laufe der Woche ist das Erstaufnahmelager für Flüchtlinge des Landkreis Nienburg in das ehemalige Familienzentrum der Bundeswehr umgezogen. Zuvor diente für rund 2 Wochen die Sporthalle der berufsbildenden Schulen als Aufnahmelager. Am Mittwoch sind in Langendamm weitere 100 Flüchtlinge angekommen. Wie viele Flüchtlinge noch kommen werden, kann aktuell nicht gesagt werden, so erster Kreisrat Thomas Klein. Prognosen, was Flüchtlingszahlen angeht, sind sowohl in Bayern als auch in Nienburg im Augenblick nicht zu machen. Wenn man die Nachrichten hört und liest, die große Politik ist ja dabei, sich darüber intensiv Gedanken zu machen. Man kann nur die Hoffnung haben, dass es Ergebnisse geben wird. Und wenn man da Ergebnisse hat, dann kann man vielleicht auch wieder Prognosen anstellen. Im Augenblick tue ich das nicht. In der Nacht zum Mittwoch haben sich bislang Unbekannte durch Aufhebeln der Terrassentür Zutritt in ein Wohnhaus in der Fritz-Reuter-Straße in Rohrsen verschafft. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Da sich der Eigentümer im Urlaub befindet, kann noch nicht gesagt werden, was entwendet wurde. Die Polizei Nienburg hofft auf Zeugenhinweise. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Der amtierende Handball-Oberligameister HSG Nienburg trifft an diesem Wochenende auf den MTV Vorsfelde. In der vergangenen Saison kämpften diese beiden Mannschaften um die Meisterschaft. HSG-Coach Dirk Pauling baut auf eine gute Defensive gegen diesen starken Gegner. Wir müssen sehen, dass wir unsere Leistung stabilisieren. In der Abwehr haben wir auf jeden Fall ordentlich zu tun gegen Vorsfelde, weil die sehr viele starke Rückraumspiele haben und gerne auch aus der Entfernung werfen. Das müssen wir gucken, wie wir das hinbekommen. Und dann, wenn wir das gut hinbekommen, haben wir sicherlich auch eine gute Chance, da was mitzunehmen. Beginn des Spiels ist Samstag um 19.30 Uhr in Vorsfelde. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.